Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Es handelt sich um Kobolde von Michael Innes. Bearbeitet und inszeniert von Edmund Steinberger. Was für ein romantischer Waldweg. Findest du nicht auch, John? Gewiss, Liebes. Ob wir es bald geschafft haben? Der Karte nach müssten wir bereits da sein. Und du glaubst, Schloss Waterpool ist noch bewohnt? Nimm dich vor der Kuh in Acht, Liebes. Sieh mal an, was für ein vernünftiges Rindvieh. Danke, Gnädigste. John, ich hab dich was gefragt. Ach ja, ob noch jemand wohnt auf Schloss Waterpool. Nein, Liebe, schon lange nicht mehr. Soviel ich gehört habe, verfällt es bereits. Umso besser. So wird es uns keine Mühe machen, reinzukommen. Wie du meinst. Behängen wir uns mit Spinnweben, tasten wir uns durch Staubwolken und verstauchen wir uns auf morschen Fußböden die Knöchel. Du, schau mal. Sieht das nicht aus, als wäre den Weg heute schon jemand gefahren? Mehrere sogar. Merkwürdig, wie? Der Weg führt doch nirgendwo anders hin als zu dem alten Schloss. So sonderbar, dass sich ein Besitz wie dieser keine bessere Zufahrt geleistet hat. Vergiss den Fluss nicht, Liebes. Er ist von hier bis zur Themse schiffbar. Früher hat man wahrscheinlich das meiste auf dem Wasserweg befördert. Du kannst halten, Claire. Wir sind da. Wo? Auf Schloss Waterpool. Bitte, schau durch die Baumgruppe. Oh. Der Anblick, der sich Sir John Appleby und seiner Gattin bot, war nicht gerade einladend. Das Schloss war verfallener, als sie es erwartet hatten. Einer der Seitenpavillons des ehrwürdigen elisabethanischen Gebäudes lag bereits in Trümmern. Und der einst so edle Bau machte einen so trostlosen Eindruck, dass sich Sir John beinahe wie ein Eindringling vorkam. Vielleicht sieht es auf der anderen Seite weniger schlimm aus. Das Schloss ist offenbar verwaist. Aufgegeben. Verständlich, wäre ja für die Erben eine zu große Belastung. Wer sind diese Waterpools eigentlich? Meines Wissens eine alte Familie, die ihren Namen nach diesem Teil der Grafschaft erhalten hat. Im Bürgerkrieg kam dann die Katastrophe. Ein Vater und zwei Söhne fielen bei Naseby. Ja, Naseby, sehr bekannt. Heute dürften die Waterpools verarmt sein und keine Rolle mehr spielen. Gehen wir weiter um das Schloss herum. Sehen wir es uns mal von der Flussseite aus. Ja. Auch nach dieser Seite hin stand das Gebäude erhöht auf einer Terrasse. Zwischen Terrasse und Fluss lag eine weite Rasenfläche, die sich zwar in keinem guten Zustand befand, aber sichtlich vor kurzem mit einiger Sorgfalt gestutzt worden war. Ein tapferer Versuch, das Bild hier zu verschönern. Aber wer bekommt es schon zu sehen? Kein Mensch wird hierher segeln. Und für Ruderboote ist die Entfernung entschieden zu groß. Auch das Mauerwerk ist besser erhalten. Von dieser Seite aus gesehen machte das Gebäude jedenfalls nicht den Eindruck, als wolle es jeden Augenblick einstürzen. Die Terrasse war leidlich in Ordnung. Die Fenster waren entweder verglast oder mit Läden verschlossen. Und das schwere Eichentor unter dem massiven Vordach schien fest in seinen Angeln zu hängen. Versperrt. Wie bei Dr. Johnsons Vater seligen Angedenkens. Dr. Johnsons Vater? Ja, jeden Abend ging der Alte vors Haus und versperrte mit Sorgfalt die Eingangstür eines Gebäudes, das keine Hinterwand mehr hatte. Nein. Ja, der junge Samuel befürchtete, der Vater sei nicht mehr ganz bei Verstand. Das befürchte ich auch. Waterpools rückwärtige Fassade sieht ähnlich aus. Und wenn wir wirklich einen Blick ins Innere tun wollen, wird das nicht weiter schwierig sein. Gehen wir ganz einfach wieder nach hinten. Ja. Eine Zeit lang wanderten die Applebees durch Gemächer und Gänge, die mit Steinfliesen gepflastert, teils gewölbt, teils mit Stuckplafonds versehen waren. Hier und dort stieß man auf riesige, offene Kamine, ungefüge Steintröge und finstere Speise- und Vorratskammern, die an ein Leichenschauhaus gemahnten. Nach einer Weile begab man sich nach oben. Da sah es bedeutend anders aus. Die große Halle war immer noch ein imposanter Raum. Hier war offenbar das Herz des Hauses gelegen. Es pochte noch immer ganz leise und schien nur auf den erregenden Anlass zu warten, um seine Pulse kräftiger schlagen zu lassen. Die Applebys studierten an dem großen geschnitzten Windfang eine Reihe schöner Tafelfelder. Kavaliere, die zu Prinz Rupert oder zum König reiten. Wenn wir ein bisschen früher gekommen wären, hätten wir sie vielleicht noch gesehen. Wahrscheinlich sind sie schon bei Tagesanbruch davon geprescht. Sehr hübsch bemerkt. Du hättest dich statt der Bildhauerei dem historischen Roman widmen sollen. Ach so. Und hier das Wappen der Waterpools. Ja, mit ihrem Emblem, dem Pfahl. Und die Schnitzerei weiter unten? Gleichfalls ein Pfahl, aber mit dem Schwert entzweigeschlagen. Ja. Kein eigentlich heraldisches Detail, eher ein Symbol. Und dazu ein Datum. 14. Juni? Ja. 1645. Tag der Schlacht bei Naseby. Und heute haben wir den 10. Juni. Nur noch 4 Tage bis zum Jahrestag. Du meinst... Augenblick mal, John. Es kommt jemand. Hätten wir also doch nicht reingehen sollen. Ein Pfarrer? Ja, ein weißhaariger Priester kam in den Saal. Eine große Holzschatulle in den Armen. Mit vorsichtigen Schritten näherte er sich einer Fensterbank und stellte seine Bürde ab. Dann drehte er sich um und musterte die Applebys über den Rand seiner schmalen und wackeligen Stahlbrille hinweg. Guten Morgen. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen, Sir. Sie sind mir also doch zuvorgekommen. Wie schnell sich heutzutage so etwas herumspricht. Ich weiß nicht. Ihr Verein ist natürlich auf dem Kiviv. Doch, ich weiß wirklich nicht, von welchem Verein die Rede ist. Zweifellos gehören die Herrschaften dem Verein für parapsychologische Forschung an. Sie irren, Sir. Die einzige Körperschaft, der ich angehöre, ist die Londoner Staatspolizei. Ach. Scotland Yard. Mein Besuch ist rein privater Natur. Meine Frau interessiert sich brennend für alte Gebäude. Ja, verstehe, ja. Aber ehe ich mich an die Arbeit mache, muss ich mich Ihnen doch wohl vorstellen. Mein Name ist Battery, Horace Battery. Seit vielen Jahren schon betreue ich die Leute, die so weit verstreut in der Gegend hier wohnen. Sehr erfreut, ich heiße Appleby, John Appleby. Ja. Und das ist meine Gattin, Lady Claire Appleby. Würden Sie uns bitte verraten, um welche Arbeit es sich handelt, die Sie hier in dem halb verfallenen Schloss... Bitte, bitte sehen Sie sich hier oben das Wappen an. Sie werden doch zugeben, dass das Datum ungefähr stimmt. Anzunehmen. Ja, und heute haben wir den 10. Juni. Richtig. In den letzten Jahren ist mir wenig zu Ohren gekommen. Nur ab und zu einmal, wenn ich mit alten Leuten gesprochen habe. Die Jugend, naja, und nun ist es eben die Jugend, nicht, die nachts oft noch spät unterwegs ist, weil das so in der menschlichen Natur liegt. Die Jugend, die hat nie etwas zu berichten gewusst. Vielleicht, weil sie gar nichts erwartet. Aber ich muss betonen, dass auch ich nichts erwartet habe. Nein, ich war völlig überrascht. Wovon? Ich verstehe nicht. Du, Claire? Kein Wort. Wenn Sie mich fragen, entspringt ein großer Teil unserer heutigen Missstände der verhängnisvollen Einbildung, dass Religion und Wissenschaft unbedingt miteinander in Konflikt geraten müssen. Dem ist aber durchaus nicht so. Na, ach, wo habe ich denn meine Schatulle? Auf der Fensterbank, oh, Sir. Ja, oh ja, danke schön. Danke. Ja, dass ich nämlich nur nichts vergessen habe. Die Bibel, die Kerze und die Klingel. Ach, jetzt verstehe ich. Sie planen eine Art Geisterbeschwörung. Richtig. Ja, ich halte es durchaus für möglich, dass ein einziges Vaterunser dem Fall vollauf entsprechen würde. Aufgrund meiner Beobachtungen neige ich nämlich zu der Ansicht, dass es sich hier um Kobolde handelt. Wie bitte? Ja, wenn die Geister in Scharen auftreten, handelt es sich meistens um Kobolde. Und ich werde mit ihnen fertig werden. Haben Sie persönlich denn hier auf Schloss Waterpool einen beträchtlichen Zulauf Fremder, Ihrer Meinung nach geisterhafter Wesen, beobachten können? Ja, eben. Und wann machten Sie diese Beobachtung? In der vergangenen Nacht. Ja, und was war es? Können Sie es nicht näher bezeichnen? Ja, selbstverständlich. Es war der Naseby-Ball. Ja, freilich. Der Naseby-Ball. Verstehe. Ja, der historische Hintergrund der Legende, der ist Ihnen doch zweifellos bekannt. Ja, ich habe darüber einiges gelesen. Im Sommer des Jahres 1645. Ja. Des Jahres 1645, ja, veranstaltete Lady Elizabeth Waterpool... Eine Tochter des Earl of Warmington, nicht wahr? Ja, ganz recht, ja. Veranstaltete hier auf dem Schloss Waterpool ein prunkvolles Fest. Schlag Mitternacht, so wird berichtet, da kam ein Bote des Prinzen Rupert. Er teilte mit, dass Sir Fairfax im Begriff sei, mit seinen Elitetruppen in den Kampf zu ziehen und dass binnen weniger Tage eine Entscheidungsschlacht zu erwarten eben sei. Eben die Schlacht bei Naseby. Ja, die Schlacht bei Naseby, ja. Der Ball endete sogleich mit einem Trinkspruch auf seine Majestät. Die Herren legten ihre Rüstung an und bei Tagesanbruch ritten sie davon. Ach, wie lebendig sieht man es doch vor sich, wie die Kerzen, die im Morgengrauen immer blässlicher flackern, die Damen aschfahl unter der Schminke und dem Juwelenglanz. Die Männer aber ganz Zuversicht und Hochmut und unwandelbare Courtoisie, während ihre Gedanken bereits den Pferden und dem Rüstzeug gelten. Unter den Scheidenden befanden sich auch Sir Richard Waterpool und zwei seiner Söhne. Und keiner von ihnen ist zurückgekehrt. Und die Familie hat sich nicht mehr erholt. Obwohl die Waterpools bis in unser Jahrhundert hinein als unbestrittene Herren dieses Hauses hier ansässig waren. Im Ersten Weltkrieg, da wiederholte sich dann in gewissem Sinne die alte Geschichte. Der Vater und zwei Söhne fielen an der Front. Und der Besitz wurde mit unerträglichen Schulden belastet. Ja, seither hat kein Waterpool mehr ständig hier gelebt. Und der jetzige Besitzer des Schlosses? Den kenne ich kaum. Ein junger Mann, Anfang der 30, ja, auch ein Richard, wie die meisten Lehnsherren aus dem Geschlecht der Waterpools. Ja, Ich glaube, er ist zur Bühne gegangen. Zur Bühne? Nein. Was würde Lady Elizabeth dazu sagen, wenn sie wüsste, dass einer ihrer Nachfahren Schauspieler geworden ist? Wahrscheinlich würde sie sich im Grab rumdrehen. Aber kommen wir zurück auf die Kobolde, die Sie glauben, in der vergangenen Nacht hier auf Schloss Waterpool wahrgenommen zu haben. Ja, gegen Mitternacht. Ich befand mich auf dem Fluss in meinem Kahn, um zu meditieren. Aha. In einer lauen Sommernacht, und eine solche, die hatten wir gestern, da ist dieser Brauch durchaus zu empfehlen. Besonders, wenn kein Mond scheint. Wie? Ja, ja, absolut, ja. Ein schöner Mond lenkt ab. Sir Appleby sah sich zu der Schlussfolgerung gezwungen, dass, so erstaunlich es einem vorkommen musste, die nächtlichen Exkursionen seiner Hochwürden nicht ganz ohne Zusammenhang mit der Gier nach anderer Leute Forellen sein könnten. Vielleicht war Mr. Battery ein Beispiel für die Armut der Landgeistlichkeit, die kriminelle Instinkte weckt. Vielleicht aber machte es ihm sogar Freude, die Londoner Fischhändler mit Künsten zu überlisten, die er bereits als Junge erlernt hatte. Natürlich war ich auf das erstaunliche Schauspiel, das sich vor mir entfaltete, gänzlich unvorbereitet. Hm. Es überfiel mich mit der Plötzlichkeit eines Coup de Theater auf der Terrasse und auf dem Rasen. Davor, da brannten Lichter. Also, ich war verblüfft. Verständlich. Ja, und was war Ihr erster Gedanke? Dass es keine private Veranstaltung sein konnte. Hm. Wie Sie sehen, ist das Schloss hier eine leere Schale. Ja. Es gab überhaupt keine natürliche Erklärung. Schon der eigenartige Charakter der Beleuchtung fiel mir auf. Es war kein gewöhnliches Licht, sondern ein mildes, goldenes, außerordentlich eindrucksvoll. Ja, und was sahen Sie in diesem Licht? Karolinische Damen und Herren, wie sie über die Terrassen und den Rasen schlenderten. Nein. Ja, ich hatte den Eindruck, dass auch getanzt wurde. Was? Ja, ich hörte ganz deutlich Musik. Mein Geisteszustand war recht sonderbar. Ich erinnerte mich an die beiden Damen aus Oxford, die überzeugt waren, in Versailles ein Abenteuer mit vertauschten Zeiten erlebt zu haben. Ich erinnere mich an die Geschichte. Die Damen sahen Marie Antoinette. Ich hielt es für möglich, dass ich auf eine ähnliche Erscheinung gestoßen war. Aha. Dass ich mich tatsächlich in Gesellschaft der wirklichen Lady Elizabeth befand. Ah, wunderbar. Ja, ich muss gestehen, mich hat eine gewisse Unruhe befallen und es wäre mir nicht angenehm gewesen, ertappt zu werden. Ich meine, von Kobolden. Denn der Geistlichkeit gegenüber sind sie, was nicht verwunderlich ist, besonders feindselig eingestellt. Aber ich werde mit ihnen schon fertig werden. Der Geistliche nahm einen Schachtel Streichhölzer aus der Tasche und zündete seine Kerze an. Er war offenbar im Begriff, seinen Feldzug zu eröffnen. Ob die Art, wie er ihn ankündigte, auch die Einladung enthielt, sich daran zu beteiligen, war nicht ganz klar. So zogen sich die Applebys zunächst in den Nebenraum zurück. Glaubst du, dass er die Wahrheit gesagt hat? Zumindest teilweise. Ich kann mir nicht denken, dass er seine wunderliche Vision zusammenfantasiert hat. Ich würde ja zu gerne sehen, was er jetzt treibt. Bitte. Lass dich nicht abhalten. Behalte unseren hochwürdigen Freund im Auge. Ich schaue mir einstweilen die anderen Räume an. Sir Appleby setzte seinen Streifzug fort. Alle Räume, die er bisher betreten hatte, waren erbärmlich verstaubt. Anders dagegen verhielt es sich mit dem Saal, in den er jetzt kam. Der war abgestaubt. Aber Kobolde, überlegte Appleby, verstreuen keine Zigarettenasche und hinterlassen auf Kaminsimsen keine Kerzenstummel. In diesem Raum also ließ sich die Vision des Geistlichen auf eine so einfache wie einleuchtende Weise erklären. Der Saal, das Treppenhaus, die rückwärtige Terrasse und das gemähte Rasenstück waren als Schauplatz eines Maskenballs benutzt worden. Oder für eine Art Kostümfest. Kulissenzauber. Der Hausherr war ja Schauspieler. Nicht unwahrscheinlich, dass die mit seinem Besitz verknüpfte Legende ihn veranlasst hatte, eine seiner Meinung nach stilvolle Unterhaltung für seine Freunde zu inszenieren. Höchstwahrscheinlich sogar. Appleby ging jetzt ins Treppenhaus. Hinunter auf die Terrasse und hinüber zu dem Gebäudeteil, den er noch nicht besichtigt hatte. Hier entdeckte er hinter der weit aufgerissenen Fassade eine Treppe, die bis zum zweiten Stockwerk intakt war. Dann aber mitten in der Luft aufhörte, plötzlich ins Freie führte und aussah wie eine gefährliche Feuerwehrleiter. Unterhalb der Treppe lag ein wirrer Haufen von Geröll, Ziegelbrocken und zersplitterten Balken. Appleby ging auf die Treppe zu. Plötzlich hielt er inne. Wenige Meter vom Fuß der Treppe entfernt, inmitten der Balken und Mauerbrocken, schien etwas zu liegen, das ihm verdächtig vorkam. Er ging näher heran, bückte sich, blieb für Sekunden ohne jede Bewegung, richtete sich wieder auf, machte Kehrt und ging den Weg zurück, den er gekommen war. So eilig und mit den Gedanken noch ganz bei der Entdeckung, die er gemacht hatte, dass er, als er um die Hausecke bog, mit jemandem zusammenstieß, der aus entgegengesetzter Richtung kam. Mit einer Dame. Zum Glück so kräftig und stabil gebaut, dass sie nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen war. Oh! Ich bitte tausendmal um Verzeihung. Ich habe mich zu entschuldigen. Nein, das war sehr unachtsam von mir. Aber man rechne gerade hier nicht mit einem so lebhaften Verkehr. Sind Sie etwa der Eigentümer dieses wunderbaren Besitzes? Nein, gnädigste, ich nicht. Mein Name ist Appleby, Sir John Appleby. Ich bin stellvertretender Leiter der Londoner Staatspolizei. Oh, bedeutet das? Ganz recht, Scotland Yard. Darf ich um Ihren Namen bitten? Jones. Miss Jones. Und der Name dieses Schlosses hier? Wie bitte? Ist er Ihnen bekannt oder nicht? Es... Natürlich nicht. Entschuldigen Sie, es wird mir zu spät. Ich muss mich auf den Weg machen. Leider nicht sofort, meine Gnädigste. Leider müssen Sie noch eine Weile bleiben. Na, hören Sie? Sie werden so freundlich sein, mich ins Haus zu begleiten, um noch weitere Fragen zu beantworten. Einen fremden Mann in ein verlassenes Haus begleiten? Ich denke nicht daran. Hier, meine Legitimation. Gehen wir weiter, wenn ich bitten darf. Empörend, so etwas. Der Geistliche hatte seinen Strauß mit den Kobolden entweder beendet oder abgebrochen. Er und Lady Appleby standen am Kamin. Daneben ein junger Mann, gut aussehend, so um die 30. Anzunehmen, dass er sich erst seit wenigen Minuten in der Halle befand und dass der Eintritt Applebys an der Seite Miss Jones die Situation, die er richtig einzuschätzen bemüht war, nur noch komplizierte. Unverzüglich wandte er sich an Appleby. Ehrlich gestanden, Sir, ich begreife nicht, was das alles zu bedeuten hat. Auf die Begegnung mit Mr. Buttery war ich ja mehr oder weniger gefasst. Ich habe schon früher bemerkt, dass er eine gewisse Vorliebe für diesen Besitz hier hat. Aber bitte, warum Sie und die beiden Damen? Ich darf annehmen, dass ich mit Sir Richard spreche. Ja. Es ist der junge Herr Sir Richard Waterpool. Und dass meine Frau sich Ihnen bereits bekannt gemacht hat. Gewiss. Diese Dame hier ist Miss Jones, offenbar Amerikanerin. Ist sie Ihnen bekannt, Sir? Keineswegs. Und Sie, meine Gnädigste, kennen Sie Sir Richard? Vom Sehen oder vielleicht dem Namen nach? Ich bin ihm noch nie begegnet. Wie Sie vielleicht schon wissen werden, Sir Richard, hatte unser Geistlicher hier in der vergangenen Nacht ein verblüffendes Erlebnis. Ja, gewiss. Kobolde und Feen um Mitternacht. Naja, und die Begegnung mit diesem Wesen hat ihn dann veranlasst, als Geisterbeschwörer aufzutreten. Ich habe nicht das Geringste dagegen, ihn seine Bemühungen fortsetzen zu lassen. Sie haben nicht aufmerksam zugehört, Sir Richard, wenn Sie die Angelegenheit so ohne weiteres beiseite schieben wollen. Mr. Buttery hat den Nesby-Ball gesehen. Ah ja, da hat er aber Glück gehabt. Für gewöhnlich scheint dieses Schauspiel nur alten Knackern vorbehalten zu sein. Sie selber haben diese legendäre Manifestation noch nie miterlebt? Natürlich nicht. Sind auch noch nie zu dem betreffenden Zeitpunkt hierher gefahren, um abzuwarten, ob sich etwas ereignet. Ach, wissen Sie, mich interessieren Gespenster nicht. Darf ich fragen, wann Sie zuletzt hier waren? Vor etwa anderthalb Jahren. Und warum sind Sie heute hier? Zum Donnerwetter, Sir, das geht denn doch etwas zu weit. Im Gegenteil. Noch lange nicht weit genug. Mr. Battery ist ein gebildeter Mann in verantwortlicher Stellung. Er hat uns äußerst seltsame Vorgänge geschildert, die sich gestern Nacht hier abgespielt haben. Und heute früh tauchen Sie auf, Sir. Zum ersten Mal seit anderthalb Jahren. Soll ich glauben, dass das reiner Zufall ist? Sie sollen gar nichts glauben. Sie sollen sich zum... Sir, ich muss Sie bitten, sich unverzüglich aus meinem Haus und aus meinem Grundstück zu entfernen. Irrtum, mein Herr. Wir haben uns offenbar noch nicht ausreichend miteinander bekannt gemacht. Hier, meine Karte. Ich denke, das genügt. Meiner Meinung nach haben Sie etwas zu erzählen und Sie sollten es uns erzählen. Nun? Ja, ich wüsste nicht... Es gibt einen Umstand, mag Ihnen bekannt sein oder nicht, Sir Richard, der dem Ereignis in der vergangenen Nacht einen äußerst bedenklichen Anstrich verleiht. Ich weiß nicht, was Sie damit meinen, Sir. Weichen Sie mir nicht aus. Jeder Versuch, Ihrerseits den Sachverhalt zu verschleiern, ist nicht nur gefährlich, sondern wahrscheinlich auch undurchführbar. Also gut, einverstanden, aber ich schicke voraus, vermutlich werden Sie mir kein Wort glauben. Aber bitte hören Sie, was ich zu berichten habe. Ja? Ihre Frau Gemahlin stört mich nicht, übrigens auch Sie nicht, Herr Pfarrer, aber ich wüsste wirklich nicht, warum Miss Jones... Bitte! Ihre Angelegenheiten interessieren mich ja auch gar nicht. Wenn Sie gestatten, Sir Appleby, ziehe ich mich natürlich zurück. Gerade das kann ich leider nicht gestatten. Sir Richard, eine Frage. Ist Ihrer Meinung nach Miss Jones nur zufällig hier hereingeschneit? Ist es nicht wahrscheinlicher, dass Miss Jones in Ihrer Erzählung eine Rolle spielt? Das kann ich mir nicht denken. Es sei denn... Vielleicht sollten wir der Reihe nach vorgehen. Schade, dass es hier keine Sitzgelegenheiten gibt, außer Mr. Butterys Kiste. Meine Güte, nein, aber ich bin aber auch zu unaufmerksam. So, hier, leider weiß ich nicht, welcher der beiden Damen ich den Sitzplatz anbieten darf. Setzen Sie sich doch selber. Wie alt sind Sie denn? Was, wie alt? 68. Kaum zu glauben. Aussehen tun Sie um gut 10 Jahre älter. Wie? Wahrscheinlich trinken Sie. Noch dazu sind Sie ein bleichwangiger Trinker. Oh, na, ich muss aber schon bitten, Miss Jones. Kennen Sie Ihre Lebenserwartung? Was, meine Lebens... Erinnern Sie mich daran, dass ich Ihnen statistisches Material zukommen lasse. Es sollte längst allgemein bekannt sein, dass nur die Enthaltsamkeit... Da haben wir es. Was? Miss Jones kommt also doch in meiner Geschichte vor. Ich habe es kaum anders erwartet. Also bitte, erzählen Sie. Ja, Sie wissen vielleicht, dass ich vom Beruf Schauspieler bin. Ist mir bereits bekannt. Also mit anderen Worten, ich beschäftige mich mit der Aufgabe, Illusionen zu erzeugen oder aufrechtzuerhalten. Und, naja, das hatte ich mir auch gestern Nacht mit einer Gruppe guter Freunde vorgenommen. Aber ich muss Ihnen sagen, mein Motiv dazu, das war ganz uneigennützig, ja, sogar wohlmeinend. Mhm. Also eine Wohltätigkeitsmatinee mit Starbesetzung, wie? Keineswegs. Wir sind alle keine Stars. Und es war auch keine Matinee, die Vorstellung musste nämlich nachts stattfinden. Und ich darf annehmen, dass diese wohlgemeinte Phantasmagorie erfolgreich verlaufen ist. Ja. Mhm. Ja, ich glaube ja. Ich hatte Besuch aus Amerika. Mein Onkel Douglas war gekommen. Das ist auch ein Waterpool. Mhm. Ein äußerst bescheidener Mensch von fast krankhafter Schüchternheit und Zurückhaltung. Das spielt eine wesentliche Rolle in meiner Geschichte. Aha. Aber er ist maßlos reich und sein Geld, das ist das Interessante, das hat er sich mit der Herstellung schlichter Haushaltsgegenstände verdient. Ja. Vielleicht Waschtrögen. Na, ich weiß es nicht. Aber ich glaubte zu wissen, welchen Zwecken mein Onkel seine Millionen zugedacht hatte. Er erwähnte mir gegenüber seine philanthropischen Interessen und sprach in dem Zusammenhang von testamentarischen Verfügungen. Hm. Doch das nur so ganz nebenbei. Natürlich würde es ihm nicht einfallen, irgendwo anders als im besten Londoner Hotel abzusteigen. Und dort traf ich ihn dann auch, als ich auf seinen Brief reagierte. Ich muss jetzt sagen, er war noch nie in Europa gewesen, obwohl er ein Leben lang davon geträumt hatte. Es war seine letzte Chance, verstehen Sie? Wieso? Ja, Onkel Douglas ist ein todgeweihter Mann, der nach Ansicht der Ärzte nur noch einige Monate zu leben hat. Aha. Ich brauche wohl nicht zu betonen, dass er mir jetzt noch... viel rührender erschien. Ja. Als eingefleischten Romantiker lag ihm Schloss Waterpool sehr am Herzen und ich habe ihn nun zum Mittagessen in meine Wohnung eingeladen, um ihn da mit einigen Leuten bekannt zu machen, die ihm meiner Meinung nach gefallen würden. Ja. Und ich muss sagen, das war wirklich ein gelungenes Beisammensein. Ja, und nachdem sich nun die anderen entfernt hatten, blieb er noch. Und dann äußerte er sich lobend über die paar alten Sachen, die ich so besitze. Aber wissen Sie, trotzdem lag eine heimliche Enttäuschung dahinter, die ich zunächst gar nicht spürte. Mhm. Aber er machte schließlich doch eine Bemerkung, die äußerst aufschlussreich war. Er sagte nämlich, du hast eine schöne Wohnung, Richard. Trotzdem muss es für dich doch herrlich sein, wenn du London mit Waterpool vertauschen kannst. Ja, wie Sie sehen, hätte es darauf nur eine ehrliche Antwort gegeben. Aber Sie konnten sich nicht dazu entschließen. Sie ließen ihn im Glauben, dass Schloss Waterpool in vollem Betrieb sei. Ja, ich konnte ihm einfach nicht die Wahrheit sagen. Ja. Es wäre doch unanständig gewesen. Und so gab ich, als er sich dann nach jedem Mittagessen von mir verabschiedete, der Hoffnung Ausdruck, ihm in den nächsten Tagen einen Besuch auf dem Ahnenschloss vorschlagen zu können. Und darüber zeigte er sich hocherfreut und ja, dann ging er. Ja. Jetzt ließ ich eine ganze Woche lang nichts von mir hören, bis er mir dann einen Brief schrieb, in dem er mir das Datum seiner Abreise nach New York mitteilte. Mhm. Schloss Waterpool erwähnte er mit keinem Wort, aber nach dem, was ich ihm bei unserem Zusammensein in Aussicht stellte, konnte doch der Hinweis auf den Reisetermin nichts anderes als ein stillschweigender Vorwurf sein. Ja. Sie können sich vorstellen, dass ich recht verzweifelt war. Und dann fiel mir das Datum auf. Der angekündigten Abreise? Ja. Es war der heutige Tag. Und wissen Sie, da kam mir die Erleuchtung. Ich brauche nicht erst zu betonen, dass mein Onkel die Geschichte des Naseby-Balls längst kannte und war überzeugt, so eine Art Gedenkfeier würde ihm reizvoll erscheinen. Meine Idee war, hier auf Schloss Waterpool, zusammen mit meinen Freunden, in den wenigen Räumen, die dafür noch in Frage kommen konnten, einen kleinen Hausball zu veranstalten. Aha. Ja, bei diskretester Beleuchtung, das versteht sich, womöglich nur Kerzen. Und dazu Sir Douglas einzuladen. Ja, ja. Zweifellos sehr schlau ersonnen, aber haben Sie denn nicht bedacht, dass, wenn Ihr Onkel den Schwindel entdeckte, das für ihn weit schmerzlicher sein würde als ein freimütiges Eingeständnis der Tatsachen? Ja, natürlich. Natürlich habe ich daran gedacht. Aha. Und gerade deshalb war ich ja auch entschlossen, keine Niederlage in Kauf zu nehmen. Mhm. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit rückten wir mit dem Möbelwagen an und die Dekorationen, die waren schon vorher bis ins Kleinste vorbereitet worden und ich muss sagen, das klappte alles vorzüglich. Mhm. Ja, und als dann Sir Douglas mit dem Wagen ankam, da war es schon stockdunkel und ich führte ihn sogleich ums Haus zu der noch immer repräsentablen Fassade, und dann ins reich geschmückte Treppenhaus und von dort aus in den Saal, in dem das Kostümfest schon seinen Anfang genommen hatte. Ja. Ja, und dann geleitete ich Sir Douglas unverzüglich zu dem Sessel, der für ihn bereitgestellt war. Ja, befürchteten Sie denn nicht, Ihr Onkel würde darum ersuchen, in aller Stille einen Rundgang durch das Haus machen zu dürfen? Ja, zunächst schon, aber offenbar wollte er niemandem zur Last fallen. Er blieb etwas über eine Stunde, spazierte still mit mir unter den Gästen umher, ließ sich einigen vorstellen und trank ein Glas Champagner. Champagner? Ja. Ein Glas Champagner, sagen Sie? Ganz recht, vielleicht waren es auch zwei. Unverzeihlich, so etwas. Ja, und dann verabschiedete er sich. Und was in der Perspektive so erschreckend ausgesehen hatte, erwies sich als erstaunlich einfach. Naja, lange vor Tagesanbruch hatten wir, wie Nomaden, unsere Zelte abgebrochen und uns lautlos davongeschlichen. Aber das war nicht alles. Bedauerlicherweise. Ja, ganz recht. Als mir mein Onkel lebewohl sagte, war er sichtlich gerührt. Unser Betrugsmanöver war eines seiner größten Erlebnisse. Mhm. Oh, das muss für Sie, Sir Richard, doch recht unbehaglich gewesen sein. Ja, sicher. Er entschuldigte sich, dass er nicht länger bleiben könne. Und er gestand, es sei anstrengend gewesen und er wolle sich lieber nicht noch mehr zumuten. Mhm. Und wissen Sie, dann kam das Erstaunliche. Richard, sagte er, Richard, ich muss dir etwas mitteilen. Im strengsten Vertrauen. Ich habe einen Fehler begangen, fuhr er dann fort. Es ist ungehörig, sein Geld nicht in der Familie zu lassen, wenn es eine Familie wie die unsere ist. Ja. Diese Nacht war für mich eine Offenbarung. Es war herrlich, Richard. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es nicht einmal andeuten, aber du sollst mein Universalerbe sein. Was? Ja. Was ist daran so ungewöhnlich, Miss Brown? Oh, das werde ich Ihnen später sagen, Sir. Unter vier Augen. Und? Sir Richard? Ja, damit stieg mein Onkel in sein Auto und fuhr weg. Ja. Ja, nun kennen Sie die ganze Geschichte. Natürlich muss ich ihn noch aufklären, das habe ich längst begriffen. Ich habe mich wie ein Esel benommen und nun stehe ich wieder da, wo ich angefangen habe. Lange Zeit herrschte Stille im Saal. Der junge Waterpool zog ein seidenes Taschentuch hervor und wischte sich die Stirn ab. Mr. Buttery, als wäre er ein alter Anthropoide, dem das Nachäffen zweite Natur ist, folgte prompt seinem Beispiel. Sir Appleby ging in Gedanken auf und ab. Miss Brown holte aus ihrer Handtasche ein Fläschchen Eau de Cologne und betupfte damit ihre Schläfen und den Nacken. Und wo, glauben Sie, befindet sich Ihr Onkel momentan? Naja, an Bord der Queen Mary auf der Fahrt nach New York. Er wollte ja zurück nach London, sich umziehen und den Bootszug besteigen. Sich umziehen? Ja. War er in einem Kostüm hier erschienen? Ja, um möglichst wenig aufzufallen. Ein schwarzes Carolina-Kostüm mit goldbesticktem Mantel? Ja. Ja, aber hören Sie, ich verstehe nicht, wieso... Hat Ihr Onkel am Kinn eine Narbe? Ja. Dann muss ich Ihnen zu meinem größten Bedauern mitteilen, dass er sich nicht an Bord der Queen Mary befindet. Was? Sein Leichnam liegt am Fuß der eingestürzten Treppe im Seitengebäude. Ah! Miss Jones war ohnmächtig geworden. Lady Appleby fuhr weg, um einen Arzt zu holen. Der Geistliche zog ein schwarzes Büchlein aus seiner Tasche und ging damit hinunter, um an der Seite des Toten zu beten. Der junge Waterpool identifizierte die Leiche und kehrte, nach wenigen Minuten schon, blass und verstört zurück in den Saal. Das ist es. Das ist unglaublich. So unglaublich wie Ihre Befürchtung nach der Geschichte, die Sie uns erzählt haben. Ihr Onkel Douglas ist sozusagen am Schluss eines von Ihnen selbst inszenierten Lügenmärchens gestorben. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Einige davon lassen sich erst überprüfen, sobald ein ärztlicher Befund vorliegt. Andere drängen sich sofort auf. Nämlich? Dass Sie Ihren reichen Onkel auf das Schloss gelockt und einem Schwindelmanöver ausgesetzt haben. Sir, ich habe ihn doch... Sie selber berichten, dass er sich durch dieses Manöver veranlasst sah, Sie zu seinem Alleinerben machen zu wollen. Ja, das stimmt, so aber... mag es sich verhalten. Aber man könnte auch annehmen, Sie hätten gewusst, dass Sie bereits als Universalerbe Ihres Onkels ausersehen waren. Sir. Man könnte sogar annehmen, Ihr Onkel habe gestern Nacht den wahren Charakter der Charade erkannt, in die Sie ihn hineingezogen haben. Sir, Sie haben kein Recht, mir mit solchen Verdächtigungen zu kommen. Das dürfen Sie nicht. Wieso? Noch spreche ich mit Ihnen als Privatperson. Freilich ist es auch denkbar, dass Ihr Onkel so weggefahren ist, wie Sie es geschildert haben. Oh. Na, Miss Brown, wie fühlen Sie sich? Haben Sie sich wieder erholt? Ja. Ja, ja. Störe ich? Aber nein, Hochwürden. Bitte so glauben Sie es mir doch, Sir. Onkel Douglas ist so weggefahren, wie ich es geschildert habe. Möglich. Aber wer sagt uns, dass er nicht doch gewisse Zweifel hegte, nach einer Weile kehrt machte und wieder hierher zurückfuhr und sah, wie es sich mit dem Schloss Waterpool tatsächlich verhielt? Das wäre eine der möglichen Hypothesen. Sie hat allerdings einen schwachen Punkt. Wenn ich nicht irre, glauben Sie, einige der bisherigen testamentarischen Verfügungen Ihres Onkels zu kennen? Ja, er hatte vor, sein Vermögen philanthropischen Vereinigungen zu hinterlassen. Insbesondere einer Körperschaft, die für eine Nüchternheitsgesetzgebung eintritt. Oder ein neues Alkoholverbot oder irgend sowas. Bravo. Sie billigen diese Bestrebung, Herr Pfarrer? Absolut. Das Bestreben, jeden Genuss alkoholischer Getränke auf gesetzlichem Wege zu unterbinden, interessiert mich außerordentlich, ja. Und ich darf sagen, dass ich es billige. Ich bedauere nur, dass es diesseits des Atlantik immer noch keine größeren Fortschritte erzielt hat. Dieses Bedauern kam dem hochwürdigen Herrn so recht aus dem Herzen, denn er betrieb, was kein Mensch ahnen konnte, schon seit geraumer Zeit in einem nur auf Umwegen erreichbaren Kellergewölbe des Schlosses Waterpool eine Art locus secretus ubi ex vinis excellentibus aquavitae extraitur et destillat. Eben eine kleine heimliche Schnapsbrennerei, aber doch groß genug, seinen Eigenbedarf voll auf zu befriedigen. Wem also sollte Sir Douglas Vermögen zufallen? Dem Nachkommen Dringfreudiger Carolina oder den Aposteln des Quellwassers? Vielleicht wünscht Miss Jones sich jetzt zu äußern. Ich bin nicht Miss Jones. Was? Sie? Was? Ich bin Miss Brown. Was? Das, doch nicht am Ende die berühmte Miss Brown? Allerdings. Ich bin Louise Brown, Vorsitzende der Töchter der Enthaltsamkeit. Wir sind in den Staaten eine der führenden Nüchternheitsvereinigungen. Eben jene Körperschaft, der der verstorbene Douglas Waterpool fast sein gesamtes Vermögen vermachte. Ich habe als sein Vormund fungiert. Das ist doch... Na, wieso sollte er einen Vormund gebraucht haben? So was Dummes habe ich doch noch nicht gehört. Es ist das eine Vorsichtsmaßnahme, die wir gegenüber potenziellen Förderern anzuwenden pflegen. Besonders, wenn sie nach Übersee reisen. Die Versuchungen sind zahlreich und vielfältig. Haben wir nicht soeben gehört, dass Sir Douglas in diesem Hause verführt wurde, Champagner zu trinken? Abscheulich, empörend. Also haben Sie, meine Gnädigste, als selbsternannter Schutzengel, aber gründlich versagt. Denn Onkel Douglas ist tot. Und hoffentlich werden Ihnen, wenn Sie in Ihre Heimat zurückkehren, die übrigen Töchter der Enthaltsamkeit mal ordentlich den Kopf waschen. Sie irren, Sir Richard. Miss Brown hatte nicht die Aufgabe, Sir Douglas am Leben zu erhalten. Sie hatte lediglich dafür zu sorgen, dass er bei seinem Tode kein verkehrtes Testament hinterließ. Diese Erwägung gibt einem zu denken. Bitte, fahren Sie fort, Miss Brown. Nur zu gern. Sir Douglas Waterpools krankhaftes Interesse an der Familiengeschichte war mir wohl bekannt. Und als er mit seinem Neffen zusammenkam, war mir sofort klar, hier ist äußerste Wachsamkeit geboten. Hm. Das Hotel, in dem Sir Douglas abgestiegen war, ist ein Haus erster Klasse. Das Personal klatscht nicht. Anders verhielt es sich mit der Firma, bei der sich Sir Douglas ein Auto lieh. Sehr bald war ich in der Lage, die meisten seiner Schritte schon ungefähr einen Tag vorher berechnen zu können. So kam es, dass ich mich, als er gestern Nacht in seinem Maskenkostüm nach Waterpool aufbrach, mit meinem eigenen Wagen etwa 100 Meter hinter ihm befand. Sehr tüchtig. Das muss ich sagen. Jetzt hielt ich den Augenblick für gekommen, Sir Richard zu entlarven. Und wie packten Sie die Sache an? Ich stand in der Nähe, als Herr Douglas eine schändliche Äußerung tat. Schändliche Äußerung? Dass er beabsichtige, diesen verlogenen und trinksüchtigen jungen Mann zu seinem Erben zu machen. Ah ja, richtig. Dann fuhr Sir Douglas weg. Ich in meinem Wagen hinterher, hole ihn ein, stoppe ihn und erkläre ihm den Betrug, dem er zum Opfer gefallen war. Er wollte es nicht glauben. Schließlich überredete ich ihn, nach Schloss Waterpool zurückzukehren. Ach, darum also ist er zurückgekommen. Als wir ankamen, brannte kein Licht mehr. Ich nahm eine Taschenlampe und führte ihn durch die Räume. Sein Verhalten dabei war recht sonderbar. Was soll das heißen? Bitte, bitte sagen Sie mir, war er aufgeregt? War er bös? Er äußerte sich nicht. Wir inspizierten fast das ganze Gebäude. Aber er weigerte sich auch nur ein Wort mit mir zu sprechen. Als wir dann wieder ins Freie kamen, trennten wir uns. Das wird meine Frau sein mit dem Arzt. Und wie, Miss Brown, trennten Sie sich? Er schickte mich weg. Und Sie haben die Aufforderung befolgt? Ja. Ich sah meine guten Dienste mit Füßen getreten, fühlte mich gekränkt. Setzte mich in meinen Wagen und fuhr weg. Nun müssen Sie aber doch, als Sie Waterpool verließen, auch wenn Sie sich persönlich noch so tief gekränkt fühlten, angenommen haben, dass Sie Ihre Aufgabe durchgeführt hatten. Sir Richard, der Neffe, war restlos diskreditiert. Darf ich fragen, warum Sie unter diesen Umständen heute früh hierher zurückgekehrt sind? Weil ich beunruhigt war. Sir Douglas war ein alter Mann und, wie ich wusste, sehr krank. Ich hatte ihn spät in der Nacht verlassen, nachdem er eine schmerzliche Enttäuschung erlebt hatte. Ich kehrte zurück, um mich zu vergewissern, dass ihm nichts geschehen war. Es war ihm aber etwas geschehen. Leider. In dem verfallenen Flügel dieses Hauses befindet sich eine Treppe, die durch zwei Stockwerke läuft und dann ins Leere mündet. Aus dieser gefährlichen Höhe ist dann irgendwann in den frühen Morgenstunden Sir Douglas in die Tiefe gestürzt. Wir haben mit vielerlei Möglichkeiten zu rechnen. So wissen wir zum Beispiel nicht, was im Kopf des Verstorbenen vorging. Wie nahm er die Enthüllung auf, die ihm zuteil geworden war? Sie, Miss Brown, der einzige Mensch, der sich in seiner Gesellschaft befand, als er die Wahrheit erfahren hatte, Sie waren nicht imstande, etwas aus ihm herauszuholen. So sagten Sie doch. Also nehmen wir an, das stimmt. Oh, ich flunkere nicht. Zweifellos nicht, meine Gnädigste. Aber es gibt heikle Situationen, die auch einem wahrheitsliebenden Menschen geneigt machen, es mit der Wahrheit nicht so ganz genau zu nehmen. Ach, das... Gesetzt den Fall. Sie beide waren im Laufe ihrer Inspektionstour oben an dieser Treppe angelangt. Sir Douglas schwieg immer noch. Sie aber, Miss Brown, ließen sich zu heftigen Anklagen gegen seinen Neffen hinreißen. Da tat Sir Douglas etwas, das durchaus mit der menschlichen Natur vereinbar ist. Er wünschte sie beide zum Teufel. Wie bitte? Er erklärte, dass er seinen Neffen nicht einen Penny vermache und enterbte auch die Töchter der Enthaltsamkeit. Oh, das wäre ihm nie eingefallen. Dennoch halte ich es für wahrscheinlich. Ihre Vereinigung hat ihn bespitzen lassen und ihm eine schwere Demütigung zugefügt, von der Sie, meine Gnädigste, sich offenbar nicht den leisesten Begriff machen. Ich muss schon sagen, Sie verstehen es ausgezeichnet, alle Anwesenden der Reihe nach in Verlegenheit zu bringen. Kommt noch mehr. Wie steht es mit Mr. Buttery? Mit mir? Also mir ist das alles unverständlich. Und ich fürchte, dass ich wahrscheinlich in keiner Weise behilflich sein kann. Ja, was Kobolde betrifft, da bin ich ja leidlich im Bilde. Aber aus der Testamentsgeschichte, da werde ich nicht schlau. Sir Richard hat eine Version vorgetragen. Die Dame hier, die ständig ihren Namen wechselt, eine zweite. Ich nehme an, Sir Appleby, Sie werden zwischen diesen beiden Versionen wählen müssen. Beide mögen die Wahrheit gesagt haben. Jetzt liegt es nur noch an Ihnen, Herr Pfarrer, das Fehlende zu ergänzen. Wie, an mir? Ja, ja. Sie haben die Kobolde doch beobachtet, bis sie sich davon gemacht haben. Ja, gewiss, gewiss. Ich bin in meinem Kahn sitzen geblieben und habe gewartet, bis alles wieder dunkel und still geworden war. Ja. Als ich mich dann schließlich ans Ufer wagte, da waren sie alle verschwunden. Hm. Dem Dunkel folgend gleich einem Traum. Wie unser großer William es formuliert hat, alle. Bis auf ihren König. König? Hm. Haben Kobolde denn einen König? Oh, gewiss. Ja, und was für eine stolze Gestalt. Prächtig gekleidet in Schwarz und Gold. Onkel Douglas. Er hatte einen obskuren Hausgeist bei sich mit einer Laterne. Nur im Licht dieser Laterne konnte ich die beiden Figuren unterscheiden. Hm. Der Hausgeist, ein weibliches Wesen, machte mir einiges Kopfzerbrechen. Konnte es Hekate sein? Ach, ja. Die griechische Spuk- und Zaubergöttin. Ich neige mehr zu der Annahme, es habe sich eher um eine untergeordnete teutonische Gottheit gehandelt. Möglicherweise um die Mutterschweingöttin. Könnte Ihnen diese Hypothese als haltbar erscheinen, Miss Brown. Was Sie doch für ein böser Mensch sind. Meinen Sie? Und ob? Nach einer Weile wurde der Hausgeist verbannt. Hm. Weg, sagte der König. Weiter, gehen Sie. Sein gebieterischer Ton machte großen Eindruck auf mich, ja. Und die Mutterschweingöttin, ich bin jetzt sogar überzeugt, dass sie es war, entfernte sich ohne zu mucken. Und weiter? Nun zog sich der König in das Schloss zurück, und zwar in diese Halle hier, und saß lange am Fenster. Er schien in düstere Gedanken versunken und rührte sich erst wieder, als der Morgen graute. Mhm. Dann streifte er abermals durch die Räume. Ich glaubte, genug gesehen zu haben, und schlich davon, um mich wieder in meinen Kahn zu setzen. Als ich den Rasen zur Hälfte überquert hatte, hörte ich Gelächter. Gelächter? Ja, Gelächter. Gelächter aus luftiger Höhe und ich wusste sofort, dass es übernatürlichen Ursprungs war. Vorsichtig drückte ich mich an der Wand entlang und plötzlich erblickte ich wieder den König der Kobolde als dunkle Silhouette im Dämmerlicht. Er war die verfallene Treppe hinaufgestiegen bis ganz nach oben und sah nun auf den Schlossflügel herab, der völlig in Trümmern liegt, und lachte. Ja, also so ein Lachen hatte ich noch nie gehört. Ich sagte schon, übernatürlich. Und dennoch schien es alle Heiterkeit der uns vertrauten Welt zu enthalten. Ich höre es noch ganz deutlich. Plötzlich verstummte es. Der König der Kobolde war verschwunden. Verschwunden? Ja, gleich einem Traum im Gefolge der Nacht. Das war alles. Alles. Und der Arzt? Ist er seiner Sache sicher? Ganz sicher sogar. Er sagte, seine Diagnose wird sich bei der Obduktion bestätigen. Sir Douglas war bereits tot, als er unten ankam. Er starb an dem Herzschlag, der ihm schon seit langem drohte. Ja, so könnte man es formulieren. Aber ebenso gut könnte man behaupten, er habe sich tot gelacht. Wie sich's gehört. Denn die ganze Angelegenheit war eine Komödie. Freilich ein- oder zweimal sah sie nach einem Kriminalfall aus. Zuletzt aber. Und du glaubst, der junge Waterpool hat die Wahrheit gesagt? Aber natürlich. Genau wie die beschwerliche Enthaltsamkeitswalküre. Zweifellos hat Sir Douglas das Täuschungsmanöver seines Neffen als sehr schmerzlich empfunden. Stell dir vor, wie er in früher Morgenstunde krank, durchfroren, müde, durch diesen verlassenen Tempel geschleift wird. Noch dazu von einer Tochter der Enthaltsamkeit. Es muss der reine Albtraum gewesen sein. Jeder gewöhnliche Mensch würde sich schändlich betrogen und verraten gefühlt haben. Aber Sir Douglas nicht. Er zeigte sich dem grotesken Anlass gewachsen. Das bezeugt sein Gelächter. Ich ziehe den Hut vor ihm. Sie hörten »Es handelt sich um Kobolde« von Michael Innes in der Bearbeitung von Edmund Steinberger. Es sprachen Sir John Appleby, Hans Zesch Ballot, Lady Clare, Edith Herdegen, Sir Richard Waterpool, Herbert Bötticher, Pfarrer Butterly, Hans-Hermann Schaufuß, Miss Brown, Anne Kersten. Der Erzähler war Edmund Steinberger, der auch Regie führte. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1966.